Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge des Klabautercasts, dem Gesprächsthema rund um das Spiel World of Warships. Und ich begrüße wieder ganz herzlich den Storyteller Olli Hake. Grüß dich. Ahoi, ahoi, guten Abend. Und wie zu jeder Folge haben wir auch wieder einen speziellen Gast dabei, den Nerun, den Chris. Hallo, grüß dich. Hallo zusammen. Ja, vielen lieben Dank, dass du heute da bist. Zu deiner Vorstellung kommen wir später noch. Ich möchte einmal kurz den Überblick über die heutige Folge geben, worüber wir sprechen möchten. Also wir kommen gleich einmal zur Vorstellung von Nerun, der erzählen wird, wer er ist, was er so macht und so weiter, was er auch mit World of Warships zu tun hat. Dann natürlich der Patch 0.5.1, der letzte Woche rausgekommen ist und jetzt seit ein paar Tagen live ist, über den möchten wir sprechen. Dann natürlich die Erfahrungen über die russischen Zerstörer und die deutschen Kreuzer sind da jetzt ein paar Tage mittlerweile schon auf den Live-Servern und man konnte gut Erfahrungen sammeln. Darüber möchten wir sprechen. Dann natürlich wie immer das Schiff der Woche. Lasst euch überraschen, worum es sich handeln wird. Und dann haben wir noch eine neue Rubrik und zwar maritime Fails. Wie ihr ja mitbekommen habt, waren Olli und ich in Chatham bei der offiziellen World of Warships Präsentation von Wargaming und haben dort ein Buch bekommen, Great Naval Blunders. Und da sind ganz, ganz tolle Sachen drin. Also ich bin selber noch nicht zugekommen und habe es durchgelesen halt, aber Olli hat angefangen und sagte, Alter, das müssen wir mit reinnehmen, das ist sowas von geil. Und das werden wir hiermit dann tun. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, kommen wir dann wirklich erstmal zur Vorstellung von dir, Chris. Also wer bist du, was machst du, wie oder was hast du mit World of Warships zu tun? Ja, nochmal hallo zusammen an alle. Was habe ich mit euch am Hut eigentlich? Das ist Folgendes, nämlich seit einiger Zeit bin ich auch für BAFT tätig. Habe zuletzt unter anderem am Sonderheft mitgewirkt, das nächste Woche auf den Markt kommt. Da habe ich mich hauptsächlich mit den russischen Zerstörern beschäftigt und ja, vorab habe ich eben auch schon viel mit Games zu tun gehabt. Angefangen hat das Ganze mit einer freien Mitarbeit beim GamePro, bei der Zeitung von IDG damals noch. Die gehören ja inzwischen auch zu wem anders dazu. Ja, das war so meine Anfangssache, neben einem eigenen Online-Magazin, das ich auf die Beine gestellt hatte. Über die Zeit dann, über die Jahre, habe ich für verschiedene Online-Magazine als freier Redakteur gearbeitet. Unter anderem Eurogamer, For Players, später noch Xbox Front und nochmal später Gamers Global, inzwischen eben auch für Debuffed. Und selber habe ich auch in der Games-Branche gearbeitet. Insgesamt waren das so um die 6,5 Jahre, unter anderem für Spiele bzw. Game Master für NCSoft gewesen und Community Manager für Frogstar bzw. später Gameforge in Berlin. Junge, Junge, du bist ganz schön rumgekommen. Ja, so ziemlich beide Seiten eben kennengelernt, die Redakteursseite und die Publisher-Entwicklerseite, wobei somit. Dann die Gretchenfrage, welche Seite hat dir denn bisher besser gefallen oder war es ungefähr gleich? Also beides hat eigentlich so durchaus seine Vorteile. Also beides mal kennenzulernen ist durchaus interessant. Man, ja, so die Abhängigkeit zueinander lernt man halt gut kennen. Ja, was natürlich die Berichterstattung angeht auf der einen Seite. Ja, dann natürlich das Material, worauf wiederum auch Zeitungen angewiesen sind oder Online-Magazine. Also man lernt da beide Seiten eigentlich ganz gut kennen. Aber dann kannst du doch mit Sicherheit, sage ich mal, auch so von damals noch, was glaube ich dann ganz gut ist, wenn man in die Redakteurbranche geht. Man kennt ja von früher dann auch noch wirklich viele Leute. Das heißt, man hat dann, denke ich, doch auch mal so für einige News doch bestimmt auch so einen guten Fuß in der Tür, oder nicht? Ja, klar. Also die ganze Branche vor allen Dingen, was Deutschland angeht, ist natürlich nicht gerade riesig. Also man läuft sich da eigentlich auch immer mehrmals über den Weg. Also es ist ja auch oft so, dass Leute von der einen Seite zur anderen wechseln, beziehungsweise von der einen Branche zur anderen. Und ja, man sieht sich eigentlich fast immer zweimal. Ja, und Leute wechseln auch wieder zurück. Hat es auch schon mehrfach gegeben. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja später dann bei Frogstar bei uns auch Leute, die vorher bei Giga waren, dabei. Und die sind dann teilweise jetzt wiederum selber mit Streaming-Shows wieder unterwegs oder eben immer noch für Hardware-Hersteller oder Gaming-Hersteller aktiv. Also da ist wirklich so ein munteres Wechselspielchen im Gange. Das stimmt, kann ich nur bestätigen. Also ich mit meinen 15 Jahren bei Computec jetzt, also fast 15 Jahren, bin da schon fast ein Unikum, dass ich so lange da bei einer Firma war. Ja, und das ist in der Games-Branche eigentlich auch nicht anders. Also ist ja auch viel, dass man mal dort und mal hier arbeitet. Also es ist ja auch schon eher selten, wenn man da wirklich mal irgendwie 5 oder 10 Jahre Leute wirklich bei derselben Firma aktiv sind. Und was genau machst du dann bei BAFT? Also hast du dann so mehrere Sparten oder hast du dann, sage ich mal, dann bestimmte Spiele, Rubriken, wo du drauf dich spezialisiert hast, oder wie kann man sich das vorstellen? Bei BAFT ist es jetzt fokussiert, könnte man sagen, auf Guides. Ich hatte zum Beispiel den Ökonomie-Guide geschrieben, sprich wie man möglichst gut Kohle verdienen kann im Spiel. Viel mit Zerstören jetzt zu tun gehabt, dann noch so ein Taktik-Strategie-Guide. Also bei BAFT sind es halt hauptsächlich so auf Guides der Fokus. Der Ökonomie-Guide war ja nicht unumstritten in der Community, wie man so festgestellt hat. Ja, ist halt immer so die Sache mit, wenn halt alles logischerweise mit Geld investieren zu tun hat, ist ja auch klar. Ich meine, der eine, wenn ich jetzt nicht so viele Linien gleichzeitig spiele, komme ich vielleicht auch eher gut klar, ohne jemals Geld reinzustecken. Aber wer mehrere Linien gleichzeitig grindet und nicht hunderte von Stunden Zeit hat, der tut dann doch schon besser daran, wenn er zumindest ein Premium-Schiff hat, mit dem man dann doch ein bisschen leichter Kohle verdienen kann. Ja, das fand ich so witzig. Wir haben ja das ausgerechnet, der Chris so an Credits verdient, im Zuge halt seiner Spielzeit, wie lange braucht er halt für 1 Million Credits und so weiter. Und wir versuchten natürlich nach einem schlagkräftigen Wert, den wir halt in die Headline packen können. Und da stellten wir fest, er hat wirklich ziemlich genau 666.666 Credits so pro Stunde netto verdient. Ne? Das muss man immer netto sagen, nach Abzug der Munitions- und der Reparaturkosten, weil das war so der Schnitt, den er über die vielen Stunden, die er gespielt hat, erreicht hatte mit seinen Tipps. Ne? Und ich fand, das war eine coole Zahl, weil 6x6 ist geil. Ne? Ich würde mal sagen, die Seele erfolgreich verkauft, ja. Ja. Nee, auf jeden Fall kam es dann so, dass dann irgendwie einer auf Facebook schrieb, 666.000, das mache ich ja in einer Runde. Und da habe ich gefragt, ja, das möchte ich gerne mal sehen, poste doch mal bitte ein paar Result-Screens. Dann hat er tatsächlich ein paar Screens gepostet, ich glaube so 5, 6, 7 Stück. Kein einziger davon war auch nur brutto bei 666.000, sondern maximal bei 500.000 so ungefähr, also 520.000. Und natürlich halt nicht die Nettozahlen, sondern die Brutto. Das heißt, der tatsächliche Ertrag lag ja dann noch niedriger. Ne? Also da merkst du manchmal, Leute, lest ihr das überhaupt, was wir da schreiben? Ne? Wir haben doch ganz klar gesagt, dass das nach Abzug der Spesen und der Reparaturkosten und so weiter ist. Und naja, aber irgendwie manche Leute, die wollen sich einfach so einfach aus Prinzip her aufregen und alles kleinreden. Und ja, wie geht's dir, Chris? Ärgerst du dich dann bei solchen Sachen oder sagst du nach deinen vielen Jahren jetzt Erfahrung, mir wurscht, dann mit dem Puckel runterrutschen, auf die Leute kommst du nicht an? Das ist ja, ich sag mal, noch harmlos gewesen. Also es ist ja egal. Also wenn man Redakteur so lange gemacht hat, dann hat man so viel Feedback und Community-Gespräche gehabt und ganz besonders noch auf der Gaming-Seite selber, also für eine Gaming-Firma, was man da alles zu lesen kriegt, egal ob im Support oder im Forum oder auf Facebook, da ist so Feedback noch absolut harmlos dagegen. Ja, was war das Heftigste, was du mal so zu hören oder zu lesen bekommen hast? Also es gibt da halt schon ganz verrückte Sachen. Ich glaube, im Support teilweise noch mehr als jetzt so im Community-Management, also wenn man viel mit Foren, Facebook zu tun hat, dann ist es ja doch ein bisschen mehr öffentlich als das, was die Leute so manchmal dem Kundendienst, dem Support schreiben oder auch im Spiel so per Whisper von sich geben und so. Also da erlebt man, glaube ich, noch die verrückteren Geschichten. Also da gibt es halt auch wirklich Leute, die Lebensgeschichten komplett, Liebes- und Lebensgeschichten wirklich komplett vor dem Support ausschütten und ihre Beziehungsprobleme da erzählen. Also es gibt schon ganz, ganz verrückte Sachen in der Branche, die man zu lesen bekommt, ja. Wahnsinn, dann bist du ja schon fast schon der Hobbypsychologe sozusagen. Oder der Auslöser-Psychologe. So ein bisschen was spielt da auch durchaus mit rein. Es gibt ja auch, sage ich wirklich mal, kritische Situationen gerade bei sowas wie bei Beziehungen, wo dann die Leuten wirklich wo man eben auch wirklich aufpassen muss, was man diesen Leuten als Antwort teilweise gibt oder wenn man dann so liest, was die alles erlebt haben oder so. Für viele ist dann das Spiel halt dann auch tatsächlich, so krass es eben oftmals klingt, wie so ein Ersatz für das echte Leben. Und da sind halt schon echte Schicksale, die da wirklich mit reinspielen. Das habe ich neulich noch, da habe ich noch einen Artikel für buff.de gemacht mit TS-Fails, also TeamSpeak-Fails. Und da gab es auch eine junge Dame, die aus Eifersucht einen virtuellen Mordauftrag in einem MMORPG erteilen wollte, dass also ihre Gegenspielerin in der Gilde, die sie nicht leiden konnte, dann gegankt wird, morgens, mittags, abends, bis sie das Spiel verlässt. Also die wirkt auch echt ganz schön rachsüchtig. Ja, also da gibt es halt wirklich ganz verrückte Geschichten. Nur mal ganz simpel gesagt, also wir hatten zum Beispiel in City of Heroes, das war ja so eine wirklich kleine, eingeschworene Community, viel auch mit Rollenspielern und so. Und dann hatten die sich zum Winter-Event so schrecklich darüber aufgeregt, dass andere Spieler ständig mit so virtuellen Schneebällen ankamen und sie beworfen haben, was dann irgendwie immer was im Chat produziert hatte, und die wollten da ihr Rollenspiel durchziehen. Und die haben sich halt tierisch darüber aufgeregt, ja, weil das halt so todernste, wirkliche Rollenspieler waren, ne? Oh Mann, oh Mann. Na gut. Kommen wir wieder mal zum maritimen Thema zurück. Okay, du bist bei den Zerstörern, vor allem bei den russischen, gut unterwegs, aber sind so Zerstörer so dein Ding oder haben wir dich mehr oder weniger dazu gezwungen? Gezwungen nicht, aber ich bin primär, privat, eher so der Kreuzer- und Schlachtschifffahrer. Zerstörer habe ich die Japaner bis Tier 6 einschließlich gespielt. Aber so im Verhältnis, wenn ich so meine komplette Kampfstatistik gucken würde, da wären wahrscheinlich ja nicht mal ein Drittel auf Zerstörer entfallen. Zerstörer sind halt schon interessant, weil es halt wieder eine ganz andere Spielweise ist und bei den russischen Zerstörern halt eben nochmal ganz besonders, weil man halt wirklich viel auf die Tarnung achten muss. Wo fahre ich jetzt lang? Wo fliegen die Flugzeugträger ihre Flugzeuge entlang? Wo gibt's Inseln? Wo kann ich mich vielleicht wirklich anschleichen? Bei den russischen Zerstörern ja noch mehr, weil denen ihre Torpedoreichweite ja wirklich minimal ist, wenn man jetzt nicht gerade den Tier 10 Zerstörer nimmt oder so. Da muss man halt schon sein Spiel halt schon wirklich umstellen. Während beim Schlachtschiff hält man sich ja logischerweise mehr von irgendwie vielen kleinen Inseln fern, und beim Zerstörer will man halt schon die Deckung so gut wie möglich ausnutzen. Schafft man es denn kontinuierlich, diesen Sweet Spot hinzubekommen, also den Bereich, wo man selber noch schießen kann aufgrund der Geschützreichweite, aber selber nicht aufgedeckt wird durch den Tarnwert? Wieso sind so deine Erfahrungen, oder ist das einfach so klein, dass man sagt, naja, meistens ist man dann doch dann irgendwie zu sehen und es geht Kopf und Kragen? Kommt wirklich auf das Schiff an. Also beim 10er Zerstörer der Russen geht das problemlos, dass man ungesehen feuern kann mit den Geschützen, aber mit vielen Schiffen davor ist halt wirklich so die Reichweite, in der man ungesehen feuern kann, halt schon sehr, sehr klein. Man ist ja auch schnell unterwegs mit den russischen Zerstörern, so dass eben dieser Bereich halt doch schnell mal überschnitten ist, aber viele sehen halt einen Zerstörer, der irgendwie mit Geschützen schießt, jetzt auch nicht wirklich als Gefahr oder als direkte Gefahr an, wenn man jetzt denkt, ja, da ist irgendwie einer, der ist 13 Kilometer entfernt oder so und schießt mit seinen kleinen Geschützen auf mich im Schlachtschiff oder so, dann wird man halt nicht wirklich als Gefahr wahrgenommen. Bist du denn eine Gefahr, oder ist es tatsächlich eher so Marine-Anklopfgerät, muss man ja dann sagen? Kann man schon so sehen, also eine echte Gefahr in kurzer Zeit ist man nicht wirklich, aber man kann halt auch wirklich 300, 400 Schuss rausbringen im Spiel. Boah. Und da steckt man halt dann schon viele, viele in Brand und macht dann eben über die Dauer gesehen eben schon eine ganze Menge Damage eben auch. Aufgefallen ist, da muss ich auch mal kurz einhaken, und gerade so, also ich bin ja bei den russischen Zerstörern jetzt gerade beim T6er angekommen, und beim 4er, 5er war das so, wenn ich so auf meinem Tier gewesen bin, dass ich auch mit AP extrem gute Durchschläge gehabt habe, und also man konnte da wirklich teilweise echt Damage fahren. Ne, wenn man dann, man muss sich halt nicht ziehen lassen, also dass man sagt, man geht jetzt auf diese Konfrontation, weil die Dinger halten ja wirklich überhaupt nichts aus. Ne, also sobald du einen Treffer kriegst, also es ist ja wirklich so, du fährst, und wenn es dann wirklich mal so weit ist, dass du mal ein Schlachtschiff wirklich mal direkt im Nahkampf in Anführungsstrichen angreifst, also dass du in die Torpedo-Reichweite kommst, dass der erste Schuss der Sekundärgeschütze dir schon teilweise das Ruder oder den Motor kaputt schießt. Das ist mir so relativ häufig passiert, trotz dass ich es geskillt habe über die Module. Und also diese -20%, dass der Motor jetzt nicht beschädigt wird, war es schon so, dass sie halt nichts aushalten, aber über die Geschütze kannst du halt doch schon ziemlich guten Schaden fahren. Also das klappte eigentlich schon relativ gut. Ja, gut, ich meine, ein Zerstörer im Nahkampf jetzt auf ein Schlachtschiff mit Geschossen zu gehen, bringt dir halt dann mit AP auch eigentlich nicht mehr wirklich was. Aber nein, das ist richtig. Kreuzer oder so, die kann man schon richtig böse wehtun. Also gerade die deutschen Kreuzer, den drückt man mit AP auch wirklich problemlos Zitadellen rein. Also das geht problemlos. Darauf wollte ich auch hinaus. Also ich meinte jetzt auch nicht, ich fahre auf ein Schlachtschiff drauf und behakte mit meinen AP-Kanonen. Also dann könnte ich mich gleich an Mast aufknüpfen. Nein, also ich sag mal, zugetraut. Ja, also den Nahkampf machst du ja halt, wie gesagt, wenn du die Torpedoreichweite willst. Halt, dann schießt er auch nicht auf den Schlachtschiff, schießt er eh nicht mit AP mit den Dingern. Aber halt ja. Auf andere Kreuzer ist mir das wirklich aufgefallen, gerade was du ansprachst, schon mit den deutschen Kreuzern, dass da wirklich, also die kannst du wirklich runterhämmern mit den Dingern halt. Und dadurch, dass du dir auch die Geschwindigkeit hast, ist es gar nicht so abwegig, dann auch wirklich mal in natürlich auf Entfernung, aber auf ein Duell zu gehen. Gerade weil du auch relativ schnell schießt, kannst du in relativ kurzer Zeit sehr viel Schaden anrichten. Ja, man muss halt wirklich drauf achten, weil man halt schnell, wie gesagt, Ruder, Motor verliert oder eben auch die Geschütze verlieren kann. Ja. Also ein paar Treffer reichen manchmal schon, um dir ein, zwei Türme kaputt zu machen, was dann natürlich auch alles andere als gut ist. Richtig, genau. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also es ist extrem schnell, auch die Türme wirklich komplett weg sind. Und also ich habe meine Spielweise so ein bisschen drauf gemacht, dass ich warte, okay, welcher Kreuzer ist jetzt mit welchem Schiff, das behakt sich da, und dass ich dann wirklich halt die Nervensäge von der Seite bin halt, ne, und den dann wirklich behake. Was ich halt nicht mache, weil sie halt wirklich zu schnell noch ausweichen können, ist da dann wirklich in die Torpedoreichweite zu gehen, weil wenn die sich dann komplett auf mich fokussieren, habe ich natürlich in der Dichte dann ein Problem, wenn ich zu dicht rankomme. Aber bei Schlachtschiffen halt, gerade durch die hohe Geschwindigkeit, also kannst ja, wenn du den Turbo zündest, kommst du ja auf teilweise 42, 43 Knoten. Und da kannst du, wenn du wirklich außer Deckung herauskommst oder aus einem Berg herauskommst, bist du so schnell an einem Schlachtschiff dran, dass der gar nicht mehr reagieren kann. Also die Hauptgeschütze machen eh nichts mehr. Also wenn, sind es die Sekundärgeschütze, die dich wirklich vom Schiff pusten. Aber also da sind Schlachtschiffe dann schon gefundenes Fressen, halt wie bei den anderen natürlich auch. Aber die Geschwindigkeit bei den Russen ist halt einfach toll. Ja, genau. Also man muss halt schon auch ein bisschen drauf achten, aber es ist ja im Grunde bei den Japanern nicht wirklich anders, weil man sollte sich halt schon möglichst Gegner suchen, die jetzt anderweitig beschäftigt sind, weil dann achten die halt nicht so primär auch nicht auf Torpedos oder so oder darauf ständig ihren Kurs jetzt zu ändern oder so, weil Schiffe, die beschäftigt sind, sind dann halt auch einfacher Ziele für Torpedoangriffe, weil die halt dann oftmals fokussiert sind auf ein, zwei andere Gegner, aber eben nicht darauf achten, dass jetzt vielleicht irgendwo ein Zerstörer aufgeploppt war, mal kurz. Ja, genau. Gut, bei den Japanern hast du es ja eher so, das sind ja sowieso eher reine Torpedoboote halt. Ne? Dann nutzt du die Geschütze ja mehr oder minder gar nicht. Also genau, T4, genau. T5, T6. Also da ist dann eher alles zu spät, da sollte man dann lieber das Weite suchen, anstatt genau. sich da auf irgendein Kanonenduell einzulassen. Nee, also kann man schon sagen, bei den russischen Zerstörern jetzt auf jeden Fall erstmal Distanz wahren. Ne? Also die spielt man nur wirklich außer Distanz. Und die Torpedos sind ja eigentlich nur, wenn sich eine günstige Gelegenheit gibt, dass ein Schlachtschiff alleine an der Insel sich zum Beispiel vorbeifährt, also wirklich auf einen Fehler des Gegners warten. Genau. Dann kann man auch schon gut zuschlagen, weil die halt viele Torpedos oder ja, Torpedowerfer mit vielen einzelnen Torpedos haben, und dann kann man halt auch wirklich ja aus dem Nahkampf präzise zuschlagen. Manchmal erwischt es einen dabei dann dennoch noch, aber man nimmt halt schon gut was mit. Genau, also die Erfahrung habe ich halt wirklich auch gemacht, und wenn, spiele ich die wirklich auch sehr viel über die Kanonen, also über die Distanz und halt auch viel, also jetzt gerade im Vierer-Fünfer-Bereich, wirklich gegen andere Kreuzer viel mit AP. Da habe ich also bisher wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Genau, also spielen ja jetzt logischerweise auch viele die deutschen Schiffe, und die halten nun mal nicht allzu viel aus, und da kann man mit AP schon wirklich guten Damage dran machen. Obwohl es bei den... Ich sag das nicht so laut, ich spiele dir total gerne die deutschen Kreuzer. Lass das mal bitte bleiben hier, ne? Also ich spiele sie grundsätzlich auch gerne, aber es ist halt, sie sind halt wirklich schon ziemlich papiermäßig. Obwohl ich sagen muss, um das noch ganz kurz zum Ende zu bringen, jetzt mit den russischen Zerstörern, mit den AP-Granaten, dass ich halt aber auch gegen die Amis jetzt, sei es die Phoenix, die Omaha, also in dieser Tierklasse oder die Cleveland, die haben ja alle auch nicht so die wirkliche große Panzerung. Selbst da haust du wirklich gut durch. Ja, ja. Oder man nimmt es halt wirklich als Zerstörer, Jäger ist ja auch gut. Ich meine, als japanischer Zerstörer nimmt man halt meistens Reis aus, wenn man vom anderen Zerstörer aufgedeckt wird. Und beim Russen freust du dich eher und machst dann richtig Jagd auf die. Richtig, auf die Japaner sowieso, das definitiv. Die Amis ist ein bisschen gefährlicher wieder halt. Also wenn da dann der Clemson oder sowas vor einem auftaucht, das ist dann schon, also die Vierer-, Fünfer-Geschichten dann, da muss man wirklich schon ein bisschen aufpassen dann halt, wenn man gerade noch im Low-Tier unterwegs ist. Gut, weiß nicht, wollen wir zu den deutschen Kreuzern schon gleich überswitchen? Oder ist noch irgendwas Bahnbrechendes, was einem von euch beiden gerade noch auf die russischen Zerstörer einfällt? Nö. Nee. Das sind schöne Ziele. Und schöne Killer. Gut, alles klar. Gut, dann einmal zu den deutschen Kreuzern, bitte. Ja, so grundsätzlich meinst du? Genau, so grundsätzlich. Ja, also ich habe natürlich auch mit dem Presseaccount ein bisschen rumgespielt. Also ich habe sie alle einmal angetestet und muss ganz klar sagen, Admiral Hipper ist mein Favorit, einfach weil ich Tier 8 sehr gerne spiele. Und weil ich finde, dass das Schiff auf diesem Level einen richtig guten Durchschlagswert hat, eine gute Geschwindigkeit, ist natürlich auch anfällig für Zitadellentreffer. Ich weiß das natürlich, entsprechend muss man halt dann auch fahren. Das heißt, man muss Reichweite, Geschwindigkeit und das Anwinkeln des Schiffes so optimal oder so gut einsetzen, wie es nur irgendwie möglich ist. Dann hat man aber echt gute Chancen. Man kommt teilweise sogar bei den Schlachtschiffen dann im richtigen Winkel sogar mit den Geschützen durch, weil die einfach so gut reinhauen. Das Dumme ist nur, dass um zur Hipper zu kommen, muss man an der York vorbei. Und die finde ich persönlich ganz, ganz furchtbar. Die ist auf dem Papier, oder zumindest auf den ersten Blick von den Werten her, ein tolles Schiff, hat auch gute Kanonen, also vom Kaliber her zumindest, ich glaube 210 mm, und hat auch eine gute Reichweite. Aber die schießt in einem ganz komischen Bogenlampenwinkel, so dass die Granaten extrem lang in der Luft sind, bevor sie einschlagen, was es dem Ziel sehr leicht macht, einfach mal den Kurs oder Geschwindigkeit zu ändern, so dass die Dinger runterfallen. Ich habe es auch echt mit AP-Munition oder panzerbrechender PB-Munition probiert, gegen eine Omaha. Hat eine Omaha viel Panzerung? Frage an euch. Was glaubt ihr? Nö, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mich 12 Minuten mit einer Omaha duelliert, habe recht viele Treffer auf sie gelandet über die Zeit. Also immer nur pro Salve waren es halt immer ein, zwei Granaten, die dann ins Ziel gekommen sind, weil ich immer so ein Schachbrettmuster schießen musste, dass sie irgendwo in einen Schuss mal reinfährt. Ich habe nicht einen einzigen Zitadellentreffer und kaum schwere Treffer hingekriegt. Ich musste sie wirklich langsam, aber sicher runtergrinden. Ich glaube, wenn ich mit HE geschossen hätte, wäre ich erfolgreicher gewesen, allein durch die Bände. Aber das war so nebenbei. Davor kommt ja die Nürnberg, die ja leider nur eine leicht verbesserte Königsberg ist, und die Nürnberg ist dann leider für ihr Tier 6 etwas underpowered, weil sie einfach nicht so leistungsstark ist wie andere, wie die Cleveland zum Beispiel. Und da muss ich sagen, ist ein bisschen, der Weg ist steinig bis dahin. Also ich finde, Tier 1, Tier 2, Tier 3 macht bei den Deutschen extrem viel Spaß. Dann kommt mit Tier 4 dieses furchtbare Schiff, dessen Namen ich an dieser Stelle nicht nennen will. Dann kommt mit, ja, es ist schlimm. Dann kommt mit Tier 5, kommt die Königsberg, da kommen wir ja nachher noch zu, das ist ja unser Schiff der Woche. Das finde ich grandios, das ist so ein Lichtblick. Ja, dann kommt die Nürnberg, so ein schwaches Upgrade, wo man wirklich dann schwer zu kämpfen hat gegen andere. Dann kommt die furchtbare York und dann endlich die Hipper und dann geht's auch wieder aufwärts. Also man muss sich wirklich so ein bisschen bis Tier 8 durchkämpfen und dann macht's Laune. Also quasi durchsterben bis nach oben. Ja, oder man muss halt auch mal freie XP in die Hand nehmen. Also ich habe Tier 4 dann echt, ich habe 5 Gefechte mit dem Ding gemacht und habe dann Kohle in die Hand genommen und habe ein paar freie XP getauscht von meiner Tierpist. Da sind ja gefühlte 5 Millionen freie XP mittlerweile drauf. Ja. Ging mir ganz ähnlich. Also das Schiff, das wir nicht nennen, die Karlsruhe, habe ich nach ein paar Matches dann... Du hast den Namen gesagt! Nein! Nein, wir werden alle sterben. Das Ding ist also wirklich, Nein, also da hatte ich dann auch irgendwo nicht den Nerv für, hab dann halt auch ja, XP umgewandelt und hab das Ding dann übersprungen nach ein paar Matches, weil man halt auch öfter in den Tierbereich landet, der eben nicht Tier 3, Tier 4 ist, sondern deutlich höher, und dann hat man halt so eine schreckliche Reichweite, ich glaube von, ich weiß gar nicht, 12 Kilometern, 11 Kilometern, ja, irgendwas um diesen Dreh rum, und die anderen Schiffe können halt alle 16 Kilometer weit schießen oder 15 irgendwas, und bis man überhaupt feuern kann, ist man schon irgendwo wieder als U-Boot unterwegs. Ja, und das Schlimme ist, selbst wenn du dann schießt, ich habe das Gefühl, die Kanonen sind unglaublich unpräzise. Da fährt so ein, ich entschuldige bitte die Wortwahl, verfickter Scheißzerstörer auf 6 Kilometer an mir vorbei. Meine Salve liegt von dem Vorhaltewinkel präzise und die eine Granate davor, die andere dahinter. Ich denke, das Ding will mich verarschen. Das gibt's doch nicht. Und da wird es sogar schon schwierig mit diesem, das ist ja offiziell ein kleiner Kreuzer, ne? Kein leichter, dann damit sogar einen Zerstörer zu jagen. Also ich habe mich so geärgert, und das, ich habe mit einem Kollegen zusammengespielt, der hatte dann auch die Karlsruhe, und der sagte, das Ding fühlt sich an wie Arbeit. Also bei uns sind sie auch alle am Schimpfen über das Ding gewesen, deswegen musste ich so lachen, als du das vorhin gesagt hattest. Deswegen waren alle über so T4, ach du Scheiße, bloß die T4, weil ich war mit meinem Zerstörer halt auf T4, die sagt, los, lass mal ein bisschen T4, ich muss noch ein bisschen weiterkommen. Ach du Scheiße, ich will die Karlsruhe nicht. Also genau das gleiche Problem hatten wir halt auch bei uns mit den ganzen Jungs, also das wollte auch keiner. Das Tragische ist ja, sie war ja in der Historie kein schlechtes Schiff, sie galt sogar im Ersten Weltkrieg, das ist ja ein erstes Weltkriegsschiff, als ein wirklich moderner und einer der besten kleinen Kreuzer ihrer Zeit, aber ich weiß nicht, entweder fällt sie halt vom Matchmaking da ein bisschen dumm rein oder Wargaming hat die Werte zu schlecht gemacht, keine Ahnung, auf jeden Fall, das wird im Spiel so nicht abgebildet. Aber das, ich meine, das kennen wir aber mittlerweile aber auch von Wargaming, dass du bei fast jeder Nation in jedem Baum hast du immer so, also wir sagen mal, oder wir sagen eigentlich immer so ein paar Arschloch-Dinger dazu halt. Ne? Also du hast immer so ein, zwei, vielleicht manchmal auch drei Schiffe oder Panzer oder so weiter, jetzt bei World of Tanks gesehen, wo es ein Kampf ist. Ne, wo, dann, ne, wo man dann sagt, ach, das müht sich und ach, komm dem Free-XP rüber da. Ne, und ich glaube, bei dem Ding kommt es ganz extrem zum Tragen halt. Weil wie gesagt, wo du hinhörst, es sind alle am Schimpfen. Ja. Man kann ja fast noch froh sein, dass es nur Tier 4 ist und nicht wie bei den amerikanischen Schlachtschiffen das T-7-Schiff ist. Wobei ja die, wie heißt der doch gleich? Die 7er bei den deutschen Kreuzern? Bei den deutschen Kreuzern hier, die Diorg. Ja. Du hast ja auch gesagt, die ist ja auch nicht gerade das spaßige Schiff. Das Problem ist halt, du musst relativ nah dran, um eine vernünftige Flugbahn zu haben. Und dann bist du aber auch extrem verwundbar mit dem Teil. Das ist das Problem. Ne? Also du kannst deine Reichweite eigentlich nicht richtig ausspielen. Selbst Schlachtschiffe sind auf die große Distanz, die kann ja relativ weit schießen, nicht so einfach zu treffen. Ne? Also schon eher, aber das ist halt echt ein Problem. Ne? Also ich finde, es kommt immer auf die Spielweise an. Ich habe zum Beispiel hier der Philipp, der die Shipyard-Serie gemacht hat, der kam mit der York relativ gut klar, aber der ist auch eher so ein Brawler. Der ist so drauf, dran, drüber, ne? In den Nahkampf gehen oder Mittelstrecke maximal und dann um sich ballern, was das Zeug hält, und dann macht ihm das auch nichts aus, wenn er dann dabei versenkt wird, ne? Aber das bin ich halt nicht. Also ich halte mich für einen guten Artilleristen und ich möchte gerne auch die Möglichkeiten des Schiffes halt ausnutzen. Und es ist einfach prinzipiell die große Reichweite. Aber du triffst halt echt mit dieser blöden Bogenlampe. Die Granaten fliegen so hoch, dass du die nicht mehr in deine Visierung siehst. Die fliegen also oben aus deinem Bildausschnitt raus. Ne? Wer die Diana gespielt hat, den russischen Kreuzer, es fühlt sich so ähnlich an. Ne? Nur halt über extrem hohe Reichweite. Und damit, wie gesagt, dauert es einfach viel zu lange, bis die Granaten beim Ziel sind. Weil die Schiffe sind zu schnell und zu wendig, auch in dem Bereich teilweise. Ne? Ja, von wenn ich mir da vorstelle irgendwo halt, dass du, dann bist du Admiral Hipper, das sind 150.000 XP, die du da erstmal durchhämmern musst. Ja, genau. Menschen nicht. Alter, steht, da darfst du, glaube ich, kein Alkohol zu Hause haben. Ey, aber die Hipper lohnt sich. Also ich liebe sie vor allem, weil die hat einen verhältnismäßig flachen Schusswinkel. Ne? Das heißt, du kannst selbst Zerstörer auf große Distanz recht präzise damit unter Feuer nehmen und versenken. Was ich für schöne Abschüsse auf große Distanz gegen schnelle Einheiten hatte, ne? Auch Kreuzer und so weiter, ne? Panzerbrechen und so weiter. Du bist jetzt nicht so der Alpha-Schaden, Heini, du haust jetzt nicht so den massiven Schaden raus, aber du triffst einfach und es macht halt über die Zeit, über eine mittlere Zeit relativ ordentlichen Schaden. Ich fand ja allgemein, dass die deutschen Kreuzer gar nicht so sehr die Zerstörerjäger sind. Da sehe ich ja eigentlich eher die amerikanischen und die japanischen Kreuzer vorne, weil ich bin mit den deutschen Kreuzern doch inzwischen fast ausschließlich mit AP unterwegs gewesen. Also sehr selten, dass ich mal HE eingesetzt habe, weil der Damage eben niedrig ist, verdammt niedrig ist mit HE-Schaden und zum anderen eben auch die Brandwahrscheinlichkeit sehr niedrig liegt. Ja. Ja, also ich benutze auch meistens AP. Also es gibt einzelne Situationen, wenn ich jetzt weiß, dass ich AP jetzt erstmal nicht gebrauchen kann, dann wechsle ich schon mal auf HE gegen Zerstörer, aber es ist jetzt eher selten. Weil selbst an Schlachtschiffen machst du ja, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie 2 Stufen über dir sind, machst du ja doch eigentlich einen sehr guten Schaden. Ja. Wollen wir bei der Gelegenheit gleich mal das Schiff der Woche einschieben? Also, weil ich glaube, so die Königsberg passt jetzt gerade an der Stelle ganz gut. Dann gehen wir da gleich hin, dann würde ich sagen, dann gehen wir danach aber den Patch an. Ja klar, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es so, zum Beispiel bei der Königsberg, da lässt sich halt sehr schnell zwischen HE und AP switchen, sodass man da auch eine gute Flexibilität hat, um auf die verschiedenen taktischen Situationen zu reagieren. Und vor allem die Königsberg hat mit ihrer Artillerie auch einen ganz guten Punch für Tier 5. Das heißt, das, was sich so sich entgegenstellt, zum Beispiel Aobas, sind ein gefundenes Fressen für eine Königsberg. Man muss allerdings halt immer angeschrägt fahren und man muss halt die Reichweite ausnutzen und die hohe Feuergeschwindigkeit und die Dinge halt auch ins Ziel bringen. Also ich habe mal in einer Partie 7 Schiffe mit der Königsberg jetzt versenkt. Ja, da waren diverse Schiffe dabei. Also von allem, was dabei, vom Zerstörer über den Kreuzer bis zum Schlachtschiff. Und es ist einfach eine Freude, was man da halt rausballert. Aber sie ist halt auch im Endeffekt eine Glaskanone. Denn wenn man getroffen wird von schweren Kalibern, dann rasseln auch ganz schnell dann die kritischen Treffer und die Zitadellentreffer. Beste Situation ist, wenn man den Gegner auf der Steuerbordseite hat, also auf der rechten, weil dann kann man noch ein bisschen schräger fahren, denn wenn man ein bisschen geguckt hat am Heck, die Kanonen sind ja so leicht versetzt aufgestellt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mhm, ja, ja. Das heißt, der hintere Geschützturm ist weiter recht, so dass man halt relativ oder fast schon gerade auf den Gegner zufahren kann. Und das heißt, man hat einfach eine sehr geringe Trefferfläche auf der einen Seite. Und man hat eine Chance, dass man halt auch einen Abpraller hat auf der eigenen Seite, also die eigene Panzerung sozusagen den gegnerischen Schuss reflektiert. Nachteiliger wird es natürlich, wenn der Gegner dann auf Backbord ist, da muss man halt sogar noch ein bisschen schräger fahren. Das heißt, also das Problem verstärkt sich dann im Endeffekt. Das macht allerdings auch die Königsberg-Schiffe ein bisschen ausrechenbar, also von wo sie kommen und welchen Winkel sie wählen und welche Richtung sie fahren und so weiter, ne? Das sollte man auch, wenn man gegen eine Königsberg spielt, immer im Hinterkopf haben. Was ich ein bisschen schade finde bei der Königsberg, also ihr Flak ist wirklich jämmerlich. Man kann den eigenen Schlachtschiffen kaum Schutz bieten. Da kann man auch gleich mit Murmeln werfen. Und selber, wenn man auch mit Torpedobombern angegriffen wird, ist schon nicht ganz so einfach, weil man einen hohen Wenderadius hat mit dem Ding für einen Kreuzer auf diesem Tier. Und man muss da sehr vorausschauend fahren sozusagen. Auch Zerstörer können, wenn sie halt auf nahe Distanz rankommen, gefährlich werden. Die muss man halt entsprechend frühzeitig dann außer Gefecht setzen. Sie hat aber, was ich noch finde, ist, also was ich jetzt gerade, ich habe sie selber nicht gespielt, aber ich sehe jetzt hier gerade halt, also sie hat ja 2 Dreifach-Torpedowerfer auf jeder Seite. Ja. Ne? Und das ist natürlich eine Sache, und die sind auch, wo ich mir die gerade mal durchlese, gar nicht so schlecht. Also mit 64 Knoten sind die nicht gerade langsam. Nee. Und also gerade für T5 nicht. Und also 6 Kilometer Range ist auch schon ganz ordentlich. Also da kannst du ja dein Spiel, denke ich mal, dementsprechend auch anpassen. Ja, aber das ist genau das Problem, weil wenn du dich so nah ranbringst, weil die 6, es müssen ja weniger sein, weil das ist ja, du musst ja immer eine Sicherheitsmarge für Ausweichmanöver des Gegners halt mit einkalkulieren. Also musst du eigentlich eher mindestens auf 5 Kilometer halt ran, mindestens 5,5. Ne? Und das ist eine Distanz, wo du halt echt viel eingeschenkt bekommst und vor allem auch, wenn die anderen Schiffe dann Panzerungsdurchschläge bei dir haben. Also das ist eigentlich nicht wie, ich sehe es mal eher so, das ist so eine Notwehrwaffe, die Torpedos. Oder halt in extrem unübersichtlichen Gelände, wo man mal schnell zuschlagen kann, Torpedos abwerfen, wieder verschwinden. Aber so auf offenem Gelände nah ranfahren ist für die Königsberg eigentlich immer ein Todesurteil. Na, was ich interessant finde, ist ja, ich meine, die machen ja auch echt einen guten Schaden, die Torps. Ne? Also die hauen ja wirklich auch richtig was raus. Das ist jetzt reine Theorie. Also im Endeffekt halt, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, okay, ne, ich bin relativ fix unterwegs oder so weiter halt, oder kann vielleicht sogar oder find sogar vielleicht ein Schlachtschiff, was zum Beispiel an der Inselgruppe vorbei eiert oder so weiter, dass du da irgendeine Trantüte wirklich hast, der in der Nähe von der Insel langfährt, am besten auch alleine, dass du sagst, komm, ne, ich bin jetzt sowieso so halb so dicht dran, ne, entweder hau ich zur anderen Seite, das heißt im Windschatten der Insel ab, oder ich fahre wirklich drauf und lad einfach mal beide Torpedoseifen aus. Ne, also du kannst da ja im Endeffekt, wenn du es richtig anstellst halt oder auch richtig anfährst, bist du ja wirklich in der Lage, dem wirklich 12 Torpedos entgegenzujagen. Habe ich auch neulich gemacht. Ich habe es im Tech-Team mit einem Kumpel gespielt, der hatte auch noch Königsberg, und dann hat er sie abgelenkt. Das heißt, das Schlachtschiff war total auf ihn fixiert und ich bin dann halt volle Geschwindigkeit rangefahren und habe, ich glaube, es war eine Kongo war es. Und habe der halt dann meine Torpedos reingesetzt und das war natürlich die helle Freude. Die Kongo war instant tot sozusagen. Die war schon vorher angeschossen, hat ein bisschen gebrannt, klar, ne? Aber das hat ihr so mal richtig den Rest gegeben und die war bis dahin noch recht fit. Ich glaube, die hatte mindestens die Hälfte ihrer Strukturpunkte. Also von daher, die Torpedos sind natürlich nicht zu vernachlässigen, aber ich würde jetzt nicht sagen, man sollte seine Strategie darauf aufbauen, sondern immer nur sich bewusst sein, dass man für solche Situationen einfach eine schlagkräftige Waffe in der Hinterhand hat. Genau, das ist es ja halt. Und alleine schon, ich meine, was du mit den Torpedos ja auch machen kannst, ist, wenn wirklich selbst, wenn jetzt ein Zerstörer zum Beispiel auch in den Nahkampf gehen will, kannst du ihm ja trotzdem noch durch diese beiden Torpedowerfer, bist du ja noch in der Lage, auch den Anfahrtsweg von ihm noch abzuschneiden, indem du Torpedos rausjagst. Dann muss er nämlich auch erstmal ausweichen. Das heißt, du hast auch dadurch eine relativ gute Verteidigung noch mit bei. Mhm. Was schön ist ja auch, sie ist relativ fix unterwegs, also jetzt nicht übermäßig für einen Kreuzer ihrer Klasse, aber sie hat immerhin ihre knapp 32 Knoten und damit kommt man auch flott ran und vor allem sie hat auch eine ganz relativ kleine Silhouette von vorne, also wenn man von Bukebar Heck halt schaut, das heißt die Trefferfläche ist per se schon mal recht gering. Apropos Antrieb, das war auch eine Besonderheit damals und zwar, das war eine gemischte Antriebsanlage und zwar Dampfturbinen für Kampf und Diesel für Marschfahrt, das heißt, das Schiff war halt dafür ausgelegt, halt lange Strecken mit Diesel zurückzulegen und wenn es dann zum Kampf kam, haben sie dann die Dampfturbine reingeworfen und nochmal extra Power bekommen. Und es ist natürlich jetzt in der Kampfsituation, kommt halt technisch gesehen in Warships halt nur die Dampfturbine dann zum Einsatz. Ne? Und das ist dann, die Diesel kommen sozusagen nicht zum Tragen. Aber im Endeffekt war das halt schon ein technisches Meisterwerk wieder mal, ne, aus dieser Zeit. Einfach ging irgendwie nicht in der Kriegsmarine, habe ich so den Eindruck, wenn ich das immer so lese. Ja. Ich hatte halt auch eine Menge Spaß mit dem Ding, also schon in meinem ersten Match, wo es gab ja auch auf dem EU-Server das Event, wo man das Schiff vorab freispielen konnte, beziehungsweise für ein paar Tage schon antesten konnte. Und mein erstes Match, was ich da hatte, war halt wirklich gleich ein richtig spaßiges mit 15 Zitadellentreffern und 5 Kills, 2 Torpedotreffern und knapp 100.000 AP-Damage. Also mit AP finde ich das Schiff halt gegen Kreuzer, gerade was so die gleiche Stufe betrifft, unglaublich stark. Also ich hatte wirklich ungelungen mehrere Matches, wo ich fast jedes Mal 15 Zitadellentreffer rausgehauen hatte und dann kann man sich ja vorstellen, was da mit den anderen Kreuzern passiert ist. Also da fand ich es schon sehr stark, wie halt angesprochen, Schwäche ist halt, man frisst halt auch selber unglaublich schnell schwere Treffer. Und was noch nicht angesprochen wurde, was mir aber immer wieder passiert ist, war halt ein Ausfall vom Steuergetriebe bzw. Ruder bei dem Schiff. Ja, klar. Also die wichtigen kritischen Komponenten sind nicht gut geschützt bei der Königsberg. Das ist eine Glaskanone, ganz klar, Glaskanone. Ne? Das ist hier dann auch im Endeffekt in der Realität zum Verhängnis geworden. Sie ist recht früh versenkt worden, und zwar bei einem Fliegerangriff im Zuge der Operation Weserübung. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch was sagt, aber das war die Besetzung von Dänemark und Norwegen im Frühjahr 1940. Da ist man der Royal Navy und auch einem französischen Kontingent kurz zuvor gekommen. Die Alliierten hatten ja geplant, die Schifffahrtsrouten in den norwegischen Gewässern für die deutsche Marine zu unterbinden. Man war auf das Eisenerz aus den schwedischen Minen angewiesen. Und da im Winter die Ostsee zugefroren ist, mussten die Frachter halt auf der Nordseeseite vor Norwegen herunterfahren. Und man hatte die Seewege innerhalb der Küstengewässer dann halt vermint von der, auf Seiten der, der Royal Navy und hatte halt damit den Plan, die deutschen Handelsschiffe dazu zu zwingen, in die internationalen Gewässer zu fahren und da dann mit der Royal Navy zu versenken. Dann gab es auch weiterführende Pläne, dass man halt auch einen Narvik halt dann einnimmt und sozusagen sich als Schutzmacht etabliert, weil die Norweger standen den Briten tendenziell näher als dem Deutschen Reich zu dem Zeitpunkt politisch gesehen, obwohl Norwegen immer darum bemüht war, sich halt als neutrales Land zu präsentieren. Und dann hatte halt die deutsche Führung halt sich dann überlegt, Nägel mit Köpfen zu machen und hat diese Weserübung dann umgesetzt. Auf dem Papier war das eine brillante Operation, hat aber die deutsche Kriegsmarine ungefähr ein Drittel ihrer operativen Kräfte gekostet, unter anderem den schweren Kreuzer Blücher aus der HEPA-Klasse, der ja den, den Torpedos und Küstenfestung, den Geschütze zusammen bei Oslo halt vor die Rohre gelaufen ist. Und die Königsberg ist dann im Hafen von britischen Bombern halt erwischt worden und auch versunken. Da hat man halt auch gesehen, es war natürlich eine blöde Situation. Im Hafen kann man halt auch nicht so wirklich viel tun, aber die hat halt auch nicht wirklich viel ausgehalten und dann war das Schiff dann auch weg. Ist dem auch geschuldet, denn das Schiff wurde ja auch nach Maßgaben des Versailler Vertrages halt gefertigt. Das heißt, nur um die 6000 Tonnen Verdrängung durften gebaut werden, eingesetzt werden, wo man damals schon geschummelt hat und drüber lag. Aber das ging natürlich dann zulasten der Panzerung und auch dann im Endeffekt der Standfestigkeit des Schiffes. So viel zum kleinen historischen Abriss der Königsberg. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Patch. Jo, ne? Endlich. Genau, endlich. Der ist ja nun nicht so klein gewesen. Nö, der war schon 2,5 GB groß. Ja, ich. Genau. Also ich habe auch nicht schlecht gestaunt. So von wegen, ups, ja, mal schnell downloaden. mal eben. Ne, genau, mal eben, oder? Mal eben. Genau. Der ist ja seit dem 6. ist er ja online. Jo, letzten Freitag war das, ne? Jawohl. Mhm, genau. Zurück zum Patch 051. Was gab's Neues? Also auf jeden Fall, was neu reinkommt, es gab einen neuen Spielmodus, dann drei neue Karten. Davon wurde eine bei Nacht gemacht. Ich habe sie noch nicht gekriegt. Ich bin echt viel gefahren die letzten Tage, aber nicht einmal drauf gekommen. Ein Kollege hat es auch heute das erste Mal gehabt. Ja, ich hatte es ja auch noch nicht. Ja, also ich bin echt scharf drauf, so wirklich mal live zu sehen halt. Also vorhin Arne, ein Kumpel von mir aus dem Clan, der hat sie gehabt, hat sich gefreut wie Schneekönig. So, dann gab es Anpassungen an Torpedobombern. Dann die Kartenranddrifter werden ausgebremst, was mich persönlich sehr, sehr freut, weil mich das ziemlich aufregt, ehrlich gesagt. Dann neue Aufträge für die Kommandanten und das Balancing und kleinere Anpassungen. Gut. Ja, zum Kartenranddrift kann ich schon sagen, ich habe es leider schon am eigenen Leib erfahren. Ich habe nicht so ganz drauf geachtet, war im Artillerieduell mit meiner neu erworbenen New Mexico und war plötzlich in einem Kartenrand und hatte das Gefühl, ich komme da nie wieder weg. Das war ganz schlimm. Ich habe überhaupt keine Geschwindigkeit drauf gekriegt, weil immer, egal wie ich mich drehte, kam ich irgendwie mit dem Arsch oder dann noch mal an den Kartenrand. Bis ich da endlich wieder Fahrt aufgenommen hatte, hatte ich das Gefühl, haben wir Weihnachten 2018. Das finde ich auch gut, also ganz ehrlich, weil das, also gerade als, jetzt, ich spiele nur viel Zerstörer, regt es mich ungemein auf, weil die ganzen Träger oder Schlachtschiffe, die dann hinten in den Kartenrand reinfahren und dann fährst du wirklich bis auf einen Kilometer teilweise ran und gerade bei den Schlachtschiffen ist das nicht ganz so einfach, durch die Bordkanonen da durchzukommen halt, ne? Und dann kommst du ran, lädst deine Torpedos aus und entgegen aller Physik drehen die sich weg. Also du musst wirklich, im Prinzip musst du eigentlich die Torpedos musst du eigentlich schon reinschmeißen. Also vom Gefühl her halt. Ne? Klar triffst du auch mal, aber es ist, also ich weiß nicht, also ich finde es nicht schön, wie es gemacht wurde, gerade da es auch ganz viele Leute machen und darauf spekulieren und sagen, nee, wir sind jetzt nur am Kartenrand und driften da rum und so weiter halt. Und ich finde es genau richtig, was Wargaming in dem Punkt gemacht hat, nämlich, dass das so arg bestraft wird in der Hinsicht, dass du da wirklich nicht mehr wegkommst und eigentlich Freifutter bist. Meiner Meinung nach genau der richtige Weg gewesen und tut dem Spiel nur gut, dass die Leute da nicht reinfahren und wer da reinfährt, ja mein Gott, dafür ist es nun mal ein Kartenrand und da sollte man halt oder das sollte man halt nicht irgendwie dazu nutzen, um noch Vorteile zu haben. Man muss halt mal sehen, wie es sich jetzt so auf dem Live-Server macht. Ich habe es halt auf dem Test-Server auch nur ein bisschen ausprobiert. Von daher fand ich die Änderung grundsätzlich erstmal sinnvoll. Es gab ja vorher schon mal eine Anpassung, von wegen, man trifft die Schiffe trotzdem richtig vorhalten, besser am Kartenrand. Aber so wirklich viel geholfen hatte das ja nicht. Klar, das mit dem Abbremsen könnte jetzt durchaus helfen. Ob es halt die 100%ige Lösung ist, ist ja eh noch nicht klar. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, weil ich hatte halt überlegt, ob es nicht vielleicht wirklich sinnvoller ist, nach so und so vielen Sekunden halt wirklich wie so ein Damage over Time, also ein Schaden über Zeit, dem Schiff halt zu verpassen, wer das halt wirklich längere Zeit aktiv macht, ob das nicht vielleicht wirklich die bessere Lösung ist, so dass es halt wirklich niemand mehr macht, weil abgebremst werden. Ich kann es halt, wie gesagt, auf dem Live-Server noch nicht wirklich einschätzen, ob das so viel hilft, weil oftmals ist es ja dann so, dass irgendwie ein Schlachtschiff gerne mal wirklich da sich am Rand lang zettelt und wenn es halt beschossen wird und man trifft es halt immer noch nicht richtig, klar, je langsamer es wird, desto einfacher wird es, aber es wäre halt schon einfacher zu treffen, wenn es halt nicht halb im Rand stecken würde. Ja, mittlerweile sind sie doch ganz beschießbar, oder nicht? Ja, theoretisch schon, aber zumindest ging es mir immer noch so, dass ich trotzdem jetzt da nicht wirklich präzise irgendwie Zitadellentreffer oder sowas verpassen konnte, weil das Schiff hängt ja immer noch optisch halt nicht so. Selbst wenn es dann theoretisch voll treffbar ist, hat das bei mir zumindest nie so funktioniert, als ob das Schiff jetzt, dass ich halt wirklich optisch weiß, wo ich hundertprozentig hinzielen muss. Ja, mich hat immer, wie gesagt, gestört, dass es halt entgegen für mich aller logischen Physik, wie sich dann wirklich das Heck hin und her gedreht hat halt. Ne? Die hingen dann da so komisch drin und haben so komisch dann wirklich immer den Hintern hin und her gedreht, dass du die halt auf großer Entfernung oder wie gesagt mit den Torps, dass die noch rechtzeitig halt sich dann noch weggedreht haben, wo du dachtest, ey, was zur Hölle, das gibt's doch gar nicht, wie kommt denn der da noch weg? Ne? Und also deswegen finde ich das schon ganz gut, wenn die jetzt mehr oder minder stehen dann halt. Ich glaube 75% sind ja, glaube ich, von der Motorenlast runtergenommen worden. Und also ich finde es gut, so wie es ist, und warten wir es einfach erstmal ab. Naja, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, aber wie du ja sagst, es ist halt auch schwer auszumachen, richtig treffen können, hin oder her, um überhaupt auszumachen, wie rum fährt der Typ jetzt? Wendet der jetzt gerade da am Rand oder fährt der volle Pulle in eine Richtung? Das war halt sehr schwer auszumachen. Ja, grundsätzlich bin ich auch komplett bei euch. Also die Änderung ist schon sinnvoll. Man muss jetzt ein bisschen darauf achten und halt nicht mehr so am Kartenrand herumschrauben. Egal, ob man jetzt da irgendwelche lustigen Wendemanöver gemacht hat oder einfach nur da lang gefahren ist, um sich den Rücken frei zu halten. Das mache ich nämlich natürlich mit einem Schlachtschiff ganz gerne, weil wer fährt schon gerne mitten rein mit einem Schlachtschiff, sondern man versucht natürlich auf Distanz zu bleiben. Aber das heißt jetzt einfach für mich, ich muss jetzt mehr Vorsicht walten lassen und vielleicht etwas tun, was ich eigentlich nicht so gerne mache mit Schlachtschiffen, und zwar mit Wegmarken halt operieren, um diese Dinge halt dann das Risiko zu verringern. Aber egal wie, grundsätzlich finde ich das total gut, weil dieses ganze Eckengeschrubbel und dann Arsch hin und her wenden, das ging mir auch furchtbar auf den Keks. Genau. Ja, würde ich sagen, schließen wir das Thema damit. Und zwar, es gab 3 neue Karten. Jo. Feuerland habe ich selber schon erlebt oder selber schon gesehen. Erinnert so ein bisschen aus eine Mischung zwischen Mordor und Vulkan. Ne? Also einmal Star Trek und einmal Herr der Ringe. Also wir waren uns nicht ganz sicher, welches Land das nur ist, aber ging so ein bisschen in die Richtung. Schön gemacht, viele kleine Inseln. Also gefiel mir ganz gut. Die anderen beiden habe ich leider noch nicht gehabt. Also ich habe bisher wirklich nur Feuerland live gesehen auf dem Live-Server. Die Falle hatte ich. Okay, wie sieht die aus? Wie kann man sich das vorstellen? Die hat mich ziemlich an Hotspot bzw. Gefahrenherd erinnert. Also man hat so viele kleine Inselgruppen, aber es ist eher wie so ein bisschen Lagune dann angeordnet, und zwar in so eine Art Halbkreis. Und wenn man da reinfährt, dann ist das schon mal risikoreich. Also ich habe mich eher mit meinen Tirpitz am Rand halt herumgedrückt und habe da mich mit den anderen Schlachtschiffen geprügelt. Fand ich ganz nett jetzt fürs erste Mal, aber war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das war jetzt was ganz Tolles und was ganz Neues. Wenn ich so recht drüber nachdenke, ist es so ein bisschen eine Mischung aus Gefahrenherd und Neuer Morgen, irgendwo so dazwischen. Okay, und dann gibt es ja noch eine Karte, Nordlichter, die dann wirklich bei Nacht spielt. Ja, ist halt Norden mit etwas anderer Grafik. Also die Okay. Sichtweite verändert sich dadurch nicht. Ich habe sie selber jetzt noch nicht live gespielt. Ich habe es mir nur mal angeguckt halt auf YouTube. Und es ist halt eine andere Stimmung und vielleicht ein bisschen von den Kontrasten halt verändert. Ich finde es schöner, weil die Original-Norden ist halt schon sehr grau. Und die hat jetzt so ganz schöne blaue und Türkistöne. Also von der Optik her gefällt mir Nordlicht auf jeden Fall besser als Norden. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe es auf dem Testserver mehrmals gespielt. Auf dem Live-Server habe ich es auch noch nicht gehabt, aber auf dem Testserver mehrfach. Die optische Stimmung, also wenn man so das erste Mal drauf ist und ich sag mal die Patch Notes nicht gelesen hätte, würde man im ersten Moment wirklich denken, es ist eine neue Map, weil durch die ganze Beleuchtung wirkt die ganze Landschaft halt auch wirklich anders. Also es wirkt wie eine neue Map. Wenn man halt klar jetzt richtig hinguckt und die Karte aufruft, dann merkt man, okay, klar ist Norden, einfach nur mit einem ja anderen Lichtspiel im Himmel und so ein bisschen anderes Setting. Aber wenn man so das erste Mal drauf ist und denkt man sich erstmal gar nicht so, okay, das ist ja die Map, die ich schon kenne, nur mit einem anderen Beleuchtungssetting. Also macht schon was her. Also hätte nichts dagegen, wenn sie das so in der Art. Ob das jetzt genauso sinnvoll ist bei manch anderen Maps, aber es macht halt doch was aus und bringt eben ein bisschen mehr Abwechslung rein, weil man ja doch eben gerade im High-Tier-Bereich halt doch sehr häufig dieselben Maps eben zu Gesicht bekommt. Das stimmt. Ja, dann Und soll sich die ja zwei hoffentlich neuen bald Maps, ändern, ne? genau, und die zwei neuen Maps sind ja auch für hochstufige Spiele, was auch mal ganz schön ist, weil zuletzt kamen ja schon zwei Maps hinzu, vor, weiß nicht, vor ein paar Patches. Und die neuen Karten sind ja jetzt, ich glaube, ab Tier 7 oder ab Tier 8, jeweils bis Tier 10 hoch. Ich glaube, ab Tier 7 bis Tier 10. Das ist ja dann auch mal ganz schön, wenn man mit so Tier 8 ist man ja doch recht häufig unterwegs. Und dann hat man jetzt eben doch mal zwei beziehungsweise drei neue Karten in der Rotation mit drin. Gut, würde ich sagen, kommen wir einmal dann, ja, Torpedobomber, das ist ja eher dein Metier, Olli. Oh, tatsächlich habe ich jetzt lange schon keine Träger mehr gespielt. Also ich Was? habe, ne, tatsächlich. Also das hat aber schon angefangen, als die Dinger imbar waren. Mir hat es damals das echt verleidet, weil es war einfach gefühlt ein No-Skiller und ich stelle mich gerne Herausforderungen in Spielen. Und deswegen habe ich tatsächlich eher mehr Schlachtschiff gespielt, weil es spannender war im Vergleich, auch wenn ich mich dann geärgert habe. Ich muss sagen, die Dichte oder die Zahl der Flugzeugträger hatte seit dem letzten Nerf schon beträchtlich abgenommen. Ich habe viele Partien, wo gar keine Flugzeugträger daran beteiligt sind. Und ich denke mal, durch den Nerf jetzt, das ist ja eigentlich, oder sagen wir es mal so, wer gut ist als Träger, kann jetzt noch mal mehr reißen, weil gerade bei den Japanern gibt es ja, zumindest auf dem Papier steht es hier so, wurde es halt so eingestellt, dass man die Aale sozusagen auch mal besser ins Ziel bringen kann, wenn man denn ein guter Spieler ist. Und die Sturzkampfbomber der Japaner haben auch mehr Präzi oder eine höhere Präzision. Und bei den Amerikanern ist es so, dass Flakfeuer oder halt feindliche Flieger das halt dann nicht mehr ganz so ungenau machen, halt die Torpedoabwerfer. Also ich sag mal, wenn jemand damit umgehen kann, dann spielt ihm dieser Patch dann leicht in die Hände und unerfahrene Spieler haben es damit dann natürlich erheblich schwieriger. Und damit trennt sich die Spreu natürlich immer weiter vom Weizen und da die Schlachtschiffe prinzipiell immer schon die beliebteste Klasse war, ja, stärkt es die natürlich, was ja auch grundsätzlich in Ordnung ist. Dazu kann man vielleicht noch einwerfen, was mit den Maps zu tun hat. Man hat ja bei einigen Karten hat man ja auch das Layout verändert. Also man hat hauptsächlich Inseln weggenommen auf mehreren Karten, Vor allem an den Rändern, ja. was genau was halt schon für Zerstörer und auch Kreuzer, die ja doch ein bisschen auch auf die Berge angewiesen waren, eben doch auch schon wie so einen kleinen Nerf bedeuten, weil wenn man dann irgendwo, ja, früher hatte man halt Deckung und jetzt hatte man halt offenes Gewässer, wenn man als Kreuzer irgendwo mal eben rausfährt, das ist halt schon nicht gerade einfach plus, was ja bei den Flugzeugträgern noch mit reinspielt. Man hat jetzt die Flugabwehr-Skill zum Buffen und den man ja vorher unendlich hatte, den hat man jetzt limitiert. Ich glaube bei den Amerikanern auf 3 Ladungen pro Schiff und bei den Japanern und Deutschen auf 2 Ladungen pro Schiff, was ja doch auch schon ein ganz schöner Eingriff ist, was jetzt Flugabwehr betrifft. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, so oft habe ich das gar nicht eingesetzt, weil man muss ja erstmal mit dem Kreuzer an der richtigen Stelle sein, wo die Flieger überhaupt langkommen, und dann musste das auch mehrfach halt in dem Spiel sein. Also nur weil da irgendwie so ein Jagdgeschwader irgendwo auf 6 Kilometern vorbeifliegt, werfe ich den Skill nicht an. Ne? Weil wenn ich das mache, dann kommt vielleicht danach die Torpedobomber und dann ist das Ding gerade auf Cooldown. Also ich würde mal sagen, klar, es gibt Ausnahmerunden und da passiert es dann auch, dass man sagt so, hey, jetzt hätte ich doch nochmal einen mehr gebraucht. Und ich finde es auch grundsätzlich gut, dass die amerikanischen Kreuzer da einen kleinen Vorteil haben, weil es sind halt nun mal die Flakkreuzer und die deutschen und die japanischen Kreuzer haben halt einfach woanders ihre Stärken. Aber ob es langfristig gut oder schlecht ist, dieses Rebalancing, wird sich halt erst zeigen, weil dafür sind einfach zu wenig Targets erst verstrichen. Ja, genau. Und es ist halt auch so eine Sache, ob man dann halt eben den Skill nimmt, der ja vorher beim Kreuzer im Grunde einem nur ein Reparaturteam mehr gebracht hat, bringt einem jetzt eben auch mehr Ladung bei den anderen Sachen wie in der Flugabwehr. Also gibt vielleicht eben jetzt mehr Vorteile, diesen Skill eben auch als Kreuzer zu nehmen, wobei ich ihn eh schon geskillt hatte bei meinen Kreuzer. Ja, ich finde ihn überhaupt auch gar nicht schlecht. Also bei den Schlachtschiffen muss ich ihn ja auch gewissermaßen nehmen, weil einmal halt mehr Reparatur bzw. Strukturpunkte wieder auffüllen. Finde ich gut, dass er jetzt bei den Kreuzern mehr an Wichtigkeit gewonnen hat. Man hatte ja noch angepasst auch, dass man jetzt mehr Erfahrungen bekommt für das Cappen selber, für einen Cap verteidigen oder eben, ja, wenn man den Gegner dran hindert und gleichzeitig drinsteht. Das dürfte auch ganz interessant sein, wobei ich im Forum zumindest gelesen habe, selbst habe ich es jetzt noch nicht beurteilen können, dass man wohl, dass es wohl so ist, dass man da jetzt teilweise mehr Erfahrung kriegt durch genau diese Sachen, als wenn man Damage macht, wofür sich dann wieder einige Schlachtschiffkapitäne, sage ich mal, aufregen, die ja eher nicht dabei sind, jetzt irgendwie eine Basis zu cappen. Ach, naja, also grundsätzlich mag das sein, aber ich finde, als Schlachtschiffkommandant hast du fast von der ersten Minute an Gelegenheit, in den Kampf einzugreifen, spätestens ab der zweiten Minute, sobald was aufgeklärt ist, Aufklärungsflieger starten und rumballern. Also ich glaube, selber als Überzeugter und als Schlachtschiffkommandant, der diese Klasse wirklich sehr, sehr gerne spielt, finde ich nicht, dass wir momentan irgendwie einen ernsthaften Grund haben, uns zu beschweren. Nee, das denke ich auch nicht oder so. Ich denke, es ist auch die Idee dahinter ist auch nicht verkehrt. Vielleicht passen sie halt dann irgendwann das auch nochmal an mit, dass man einen größeren Vorteil daraus hat, Flugzeuge wirklich abzufangen. Gut, was ja jetzt auch spielerisch nicht gerade interessant ist, weil man fährt halt neben dem Schiff her und drückt eine Taste und das ist die ganze Herausforderung dabei. Und manchmal muss man auch ausweichen, weil dann kommen die Torpedobomber mal auf dumme Gedanken. Nee, aber in dem Zusammenhang hast du, oder habt ihr schon den neuen Spielmodus auch gespielt, Gebietseroberung? Ich hatte ihn ein paar Mal gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass dadurch das Vorgehen, besonders auf einer Karte, die ich nicht so mag, nämlich Ozean, dadurch ein bisschen aggressiver ist. Also, dass die Leute halt mehr Angst haben, sich nur an den Rändern lang zu bewegen, weil dann die Basis halt doch, naja, nicht schnell, aber relativ fix eingenommen werden könnte, so dass es eben ein bisschen die Action fokussierter in die Mitte der Karte zieht und nicht so sehr, wir bewegen uns jetzt am Norden hoch oder auf der anderen Seite hoch oder runter. Also beim Ozean, finde ich, hat der Spielmodus einen Plus gebracht. Ja, Ozean fand ich auch immer ganz, als im Normalspiel fand ich Ozean immer fürchterlich halt, weil das ist so, ach, so eine Seite fährt da lang, die andere fährt da lang halt, bloß keiner berührt sich halt und bis du dann mal dir näher kommst. Also das weiß nicht, fand ich auch, also so ist es, du bist wirklich, ja, man ist wenigstens mal gebunden halt, du hast jetzt einen Punkt, da musst du hin, ne, ansonsten ist das Game flöten halt, ne, und also was du schon sagst, also der Kater hat es auf jeden Fall einen Vorteil gebracht. Ich weiß nicht, ihr seid alle falsch gepolt. Also ich weiß, ich gehöre zu einer Minderheit, aber ich finde gerade so eine offene Seekarte, das ist doch das klassische Seegefecht. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch oder mag ich Artilleriekämpfe. Ich finde es spannend, zu beurteilen, wo fährt der Gegner gleich lang, dass meine Salven halt dann liegen, dass ich nicht immer so eine blöde Insel dazwischen schiebt und so weiter. Dass ich einen Blick darauf haben muss, wo langlaufende Torpedos dann kommen, weil es ist, ehrlich gesagt, ich finde Zerstörer, gerade japanische Zerstörer auf der Ocean Map sind halt ultra gefährlich für Schlachtschiffe, weil sie meinen Bewegungsradius mindestens einschränken oder mich halt dann auch nochmal schwer halt erwischen können, wenn ich ein bisschen zu offensiv halt vorgehe. Ich finde, es ist halt ein sehr taktisches Spiel und ohne dieses, oh, ich verstecke mich wieder hinter der Insel und komme wieder raus und dann fahre ich mal wieder dahin und so weiter. Ne? Also ich weiß, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach gerne Schlachtschiff fahre, weil die werden natürlich auch auf solchen Maps halt eher bevorteilt, aber ich spiele auch gerne Kreuzer und ich finde auch die Maps trotzdem spannend, weil gerade gute Ausweichmanöver antizipieren, wie der Gegner denkt, wohin man gleich fährt und eine andere Bewegung einschlagen. Ich finde es spannend. Also weiß ich nicht. Mir gefällt die Karte auch bisher so immer gut. Wie gesagt, mir war sie immer zu zähflüssig halt, weil ja, bis es dann mal so weit war, dass man sich dann mal behakt hat, das hat immer ewig gedauert. Einer hat irgendwen gesehen, zack, sind alle abgedreht und also das war so meine Erfahrung, die ich da so gemacht hatte halt. Also meistens hast du dann ein, zwei Zerstörer gehabt, die haben vorne immer so ein bisschen gekreuzt, versucht irgendwas aufzumachen. Und oh, es hat immer extrem gedauert, bis es dann mal in Wallung kam. Als es dann losging, klar, dann war es wie auf allen anderen Karten auch, dann hast du dir mit freudiger Begeisterung halt auf die Fresse gehauen. Aber bis es soweit war, nee, das also für mich persönlich hat es immer so ein bisschen, war sehr zäh immer der Anfang. Aber das kann auch gefühlt sein, ich meine, weil ich die Karte vielleicht auch überhaupt nicht mag. Also das ist einfach nicht meine Karte. So. Geht mir ähnlich bei der Karte, also muss ich sagen, ganz besonders halt wirklich tatsächlich im Kreuzer, weil Zerstörer abfangen kannst du nur sehr bedingt, weil wenn du dich zu weit vorwagst, können dich die ganzen Schlachtschiffe beschießen, weil du halt grundsätzlich durch Zerstörer aufgedeckt bist und aufgedeckt wirst, bevor du irgendwas machen kannst. Und wenn du dich zu weit zurückhältst, bist du halt keine wirkliche Hilfe, außer vielleicht mal für ein paar Flugzeuge abfangen, aber dann reicht dir halt in der Regel deine Kanonenreichweite einfach nicht, um einzugreifen und einen Zerstörer irgendwie auf 13, 14 Kilometer zu treffen, ist halt praktisch ein Ding der Unmöglichkeit dann auch. Ach, oh Mensch, das sehe ich anders. Also ich finde, bei mir klappt das. Ich will mich jetzt hier nicht aufspielen und sagen, ich bin hier der perfekte Artillerist oder so, aber man kann doch so schön gerade mit schnellfeuernden Kreuzern dann so richtig Artillerieteppiche legen, sodass der Gegner halt auch mehr oder weniger dann da reinfahren muss. Man kann andauernd die Richtung ändern, die Geschwindigkeit ändern, abbremsen und so weiter. Das sind doch Dinge, die machen doch auch Spaß, dass statt einfach geradeaus fahren hinter der Insel und dann da rumballern und wieder hinter der Insel verschwinden. Das ist ja, doch wie Nossi schon sagt, also für mich ist es halt, es dauert halt so lange, bis es losgeht. Im Schlachtschiff ist die Map, finde ich auch teilweise okay, aber ich finde, da macht der neue Spielmodus wirklich halt wirklich Sinn, weil dadurch macht die Map auch viel, viel mehr Spaß, weil sich alles viel mehr auf die Mitte konzentriert, es viel schneller losgeht und man halt nicht so dieses, wir fahren jetzt den einen Rand hoch und die anderen fahren den auf der anderen Seite runter und dann hast du halt meistens irgendeine Gruppe, die halt komplett hochfährt und dann, oh, unsere Basis wird von Zerstörern eingenommen. Die schießen oben munter weiter auf irgendwie ein, zwei Schiffe und das Match ist dann irgendwann gelaufen oder es dauert ewig lange. Also für mich ist die Map halt meistens nichts und deswegen meine ich halt, dass dort der neue Spielmodus halt wirklich viel gebracht hat im Gegensatz zu anderen Karten. Also ich habe es nur bisher auf Eisinseln gespielt und das gleich ein paar Mal hintereinander und ich habe den Eindruck gehabt, dass es reicht, wenn ein Feindschiff in der Capzone ist, um den eigenen Cap zu unterbrechen, egal wie viel einer immer drin hat. Das hat mich geärgert. Weil der eine, bei den Kellerwörtern. Also ein so ein blöder Zerstörer kann sozusagen dann den Cap halt aufhalten, weil er sich da irgendwie hinter einer blöden Eisberg da geparkt hat. Und das hat mich genervt, weil ich bin zwar jetzt nicht total auf den Cap auf, aber ich möchte doch gerne mehr Einheiten zwingen, in die Mitte zu fahren, als nur einen Zerstörer, der sich hinterm Eisberg versteckt. Also mag mich irren, wenn ich mich geirrt habe, vielleicht waren es ja 10 Zerstörer, die sich da gestapelt haben und deswegen der Cap nicht voranging, aber da gerne wäre ich für Aufklärung dankbar. Nee, das ist schon richtig. Also da reicht ein einzelnes Schiff, um es einzunehmen oder auch um es komplett zu blockieren, das ist richtig. Deswegen, wie gesagt, also für mich ist halt auf Ozean-Map, da macht es wirklich Sinn, weil da kann sich auch keiner verstecken. Da wird ein Zerstörer eben doch auch mal fix aufgedeckt oder man weiß halt, dass dort geblockt wird. Zerstörer ist da, Flugzeugträger kann helfen oder ein anderer Zerstörer. Da hilft es wirklich, aber auf anderen Maps, wie gesagt, da kann es eben auch hinderlich sein. Es ist ja gerade bei Eisinseln, finde ich halt Zerstörer schon ziemlich mächtig, auch wenn es da darum geht, wirklich nur eine einzelne Basis, die ja in dem anderen Spielmodus, in dem alten auch schon da war, die alleine einzunehmen, dann war es ja wirklich oft so, dass sich da ein Zerstörer einfach hingestellt hat, hinter einen Eisberg und sich dann kaum jemand getraut hat, da hinzugehen, weil er dann von Schlachtschiffen beschossen wird. Genau. Wenn es gut geht, hat er noch eine Shimakaze als Gegner, die dann im Cap steht und die dann mal eben, keine Ahnung, 20 Torpedos ihm entgegenschickt und dann kannst du eh schon gute Nacht sagen. Ja, also wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ich jetzt noch nicht so begeistert bin von dem Spielmodus, weil ich sie halt nur unter diesen Bedingungen halt kennengelernt habe und da war es halt einfach uncool. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh Gott, das ist der schlimmste Spielmodus, den ich je gesehen habe oder erlebt habe, aber er hat mich jetzt auch nicht irgendwie in Freudentaumel versetzt. Nee, absolut richtig. Ich finde halt nur, wie gesagt, bei Ozean trägt er positiv zum Gameplay-Teil, finde ich. Ja, also da gefällt es mir dann wirklich auch halt. Das ist ja dann so eine Art Begegnungsgefechter, wie man es halt von Tanks kennt. Und da kriegst du auf jeden Fall die Leute dann echt zum Cap hingezogen halt. Also sie müssen dann wirklich was machen und gondeln da nicht so weit außenrum. Ja, würde ich sagen, kommen wir vielleicht mal zum nächsten Punkt. Also wir haben ja noch so zwei Kleinigkeiten, waren ja noch so. Es gab ja noch neue Aufträge für den Kommandanten, die gemacht worden sind. Da gab es ja einmal, ja gut, Events halt, die dann ab und zu wohl mal reinkommen werden, ne, wenn historisch wichtige Begebenheiten gewesen sind oder halt Jubiläen oder sowas von Wargaming. Also ich hatte jetzt einmal eine Herausforderung, irgendwie zwei Schiffe in einem Instant-Gefecht versenken, dass ich auch noch gewinne. Also so eine Dreier-Konstellation Instant-Gefecht, zwei versenken und auch noch gewinnen. Das ging relativ schnell. War nett, vor allem habe ich 1 Million Credits bekommen und irgendwie, ich glaube, noch einen Hafenslot oder sowas dazu. Keine Ahnung. Ist nice to have? Ja, fand ich auch. Das fand ich auf jeden Fall nett. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, hey, das war jetzt super anspruchsvoll oder so. Vielleicht kommt das ja noch oder sowas. Aber über die Belohnung habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Ja, nee, also ich finde es gut. Also so Kleinigkeiten halt. Also ich meckere immer ungern über zusätzliche Sachen so an Aufträgen, die sie bringen, weil das ist immer, wie gesagt, man muss sie ja nicht machen. Das ist, wenn es da ist, ist es schön, es bringt so Kleinigkeiten halt. Also ich habe für mich eigentlich so beschlossen halt, also sei es jetzt World of Warships, sei es World of Tanks, ich spiele in Anführungsstrichen fast normal weiter und wenn ich das nebenbei mache, dann freue ich mich, ne? Also wenn der Auftrag erfüllt ist, dann finde ich das gut und ja, wenn nicht, dann halt nicht halt. Und wer sagt, er spielt da drauf, soll das natürlich gerne machen, ganz klar. Aber weil das war in der Vergangenheit immer so, oh, die ollen Aufträge und so weiter, die bringen doch gar nichts oder was sollen die denn? Wie gesagt, ich finde es gut, es ist ein nettes Zubrot, es ist nichts Lebensnotwendiges, aber einfach, ja, wie gesagt, nice to have, schön, dass sie da sind. Genau. Ja, und dann gab es ja noch so ein kleines, ja, so Balancing und kleinere Anpassungen, die sie noch gemacht haben, die habe ich selber gerade gar nicht alle im Kopf. Einige Schiffe wurden ja so ein bisschen geändert halt, also Atago wird in Zukunft etwas wendiger sein, lese ich gerade noch so drüber halt, Mahan bekommt einen neuen Rumpf. Ja, bei gewerteten Gefechten, sofern denn die Saison wieder beginnt, wird es dann 1000 Punkte werden dann für den Sieg benötigt werden, ist also ein bisschen mehr. Matchmaker wollen sie noch ein bisschen oder ist jetzt überarbeitet worden, von daher, also es gibt halt so rein dekorative Flaggen noch, also abseits der Signalflaggen, also sie haben schon eine ganze Menge Kleinigkeiten gemacht, also ich würde sagen, es ist ein ziemlich großer, umfangreicher und insgesamt würde ich sagen, bisher auch überwiegend positiver Match. Was du gerade noch gesagt hattest mit dem Matchmaker, was sehr gut ist, finde ich, das hat mich ja immer genervt. Du bist im Dreierplatoon, einer steht ganz links, einer ganz rechts und einer in der Mitte. Ne? Ah, und, ja, genau. Das haben sie ja endlich mal hingekriegt, dass du auf einer Seite startest. Also bis jetzt war es immer so, dass wir bisher immer auf einer Seite gestartet sind, wenn wir zu zweit gespielt haben. Ne? Seit dem Patch, also da sind wir noch nicht einmal auseinandergerissen gewesen. Mag Zufall sein, weiß ich nicht. Aber, nee, das war total oft so. Ich habe das auch erlebt, das habe ich gehasst. Genau, und also ich weiß halt nur, dass sie es ändern wollten, dass man öfters zusammensteht. Bei uns war es bisher wirklich jedes Mal so, ne, dass wir halt jetzt immer zusammenstanden. Aber das, wie gesagt, weiß ich nicht, ob es wirklich nur öfters ist oder definitiv jetzt immer. Das muss man jetzt über die Zeit mal gucken. Was da nur ist, aber auf jeden Fall war das ein ganz wichtiger Punkt, weil wozu spiele ich in der Division, wenn ich zig Kilometer auseinanderstehe? Ja, das war totaler Quatsch. Also ja. Das verstehe ich auch nicht, dass sie es nicht von Anfang an so gemacht haben. Aber naja, nun gut, jetzt ist es so, wir freuen uns jetzt einfach richtig und auf besseres Team spielen. Ne? Genau, war auch sehr positiv gerade bewertet. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, die haben die amerikanischen Zerstörer ein bisschen mehr jetzt in der Mitte positioniert zwischen russischen und japanischen. Vorher war es ja so, japanischen Zerstörer waren die Torpedo-Heinis, die amerikanischen Zerstörer waren die Artillerie-Heinis. Ne? So, zwei Pole, ne? Plus und Minus. Jetzt ist es eher so, die russischen sind auf der einen Seite der Skala, die japanischen auf der anderen. Und bei den Amerikanern haben sie jetzt die Torpedo-Laufweiten erhöht und haben sie sozusagen in der Mitte zwischen den beiden positioniert, sodass man jetzt halt drei verschiedene Spielstile hat. Finde ich auch total nett und es gibt dann jetzt auf jeden Fall dem Spiel nochmal eine neue Facette hinzu. Ja, macht es auf jeden Fall wirklich ein bisschen weitläufiger. Das gefällt mir auch gut. Ja, sonst für F1, ich glaube, die meisten großen, wichtigen Dinge haben wir gehabt. Chris, findest du den Patch auch gut? Also findet er deinen Zuspruch oder gibt es Sachen, mit denen du nicht zufrieden bist? Ich habe jetzt, wie gesagt, auf dem Testserver habe ich deutlich mehr mit dem Patch zu tun gehabt als auf dem Live-Server. Aber was ich so gelesen hatte im amerikanischen wie auch im europäischen Forum ist, dass ich wohl in Sachen AP-Munition oder Geschussflugbahn, also das Abprallen von der Panzerung und so schon scheinbar einiges geändert hat, beziehungsweise stark geändert hat und dass viele Leute keine Zitadellentreffer mehr hinkriegen, auch nicht aus kurzer Entfernung auf Kreuzer oder sonstiges, wo vorher problemlos möglich war. Das wird laut EU-Forum untersucht, ob das so gewollt war oder gewollt ist. Das ist wohl im Moment eines der ja noch größten Diskussionspunkte, die halt so in den Foren aufgetaucht ist. Wie gesagt, ich selber habe ein paar Runden bis jetzt erst gedreht mit dem neuen Patch auf dem Live-Server. Da kann ich das halt noch nicht hundertprozentig beurteilen, ob das tatsächlich so extrem ist und ob es überhaupt geändert wird oder ob es jetzt einfach in Form des Balancings einfach so gemacht haben, wie sie es ursprünglich eigentlich haben wollten und es bisher vielleicht zu einfach war. Und nicht oder nicht richtig funktioniert hat, ne? Gibt es ja auch mal wieder immer eine Variable und dann hast du es nicht so ganz. Ja, mal sehen. Also Zeit wird zeigen. Ich denke mal so bis zum Klabauterkast Nummer 8, ne? Wirst dann wissen. Das denke ich. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir den Patch dann soweit erstmal abschließen für heute? Richtig, und dann kommen wir ja auch schon zum letzten Punkt, ne? Eine kleine Sache würde ich noch ganz gerne einwerfen noch, bevor wir meine Challenge sozusagen ausrufen. Okay, ausnahmsweise, ja. Hier wurde, hatten wir ursprünglich noch gesagt, was der Chris gerade sagte, Aufreger im Forum mit der italienischen, genau, französischen und mit der chinesischen Flotte. Es gibt ja eine App von Wargaming, über die man halt das World of Tanks Magazine halt kostenlos abrufen kann. Ich weiß nicht, ob ihr die auf euren Smartphones installiert habt. Auf jeden Fall ist die ganz nett gemacht und da wurde der Danny Volkov, das ist ja der Development Director von World of Warships, auch ja nicht interviewt, aber er hat einen Artikel geschrieben und gegen Ende sagt er so, ja, momentan haben einige Sachen halt Vorrang vor neuen Flotten, aber ich kann schon verraten, was nach der britischen Flotte kommt und dann hat er in der Reihenfolge gesagt, es kommen die französische, die italienische und die chinesische Flotte. Und eigentlich ist es ja, oh schön, die Franzosen kommen, die Italiener kommen, aber das ist natürlich im Forum gleich wieder abgegangen. Was? Chinesische Flotte, das ist doch wie so ein Papiertiger-Ding und überhaupt, und die sollen erstmal was anderes machen. Ja, sie machen ja auch erstmal was anderes, bis die Chinesen kommen, das dauert noch sehr lang, weil die Briten kommen ja, wenn, dann erstmal gegen irgendwann im Laufe von 2016, angekündigt für Ende 2016, ob sie jetzt wirklich so spät kommen oder früher, werden wir sehen. Und der Evan hat es dann auch schon wieder im offiziellen Warships-Forum relativiert, dass man überlegt, ob man einen chinesischen Warships-Server aufsetzt und weil die Leute dann auch gerne natürlich irgendwo ein bisschen Nationalstolz fliegen wollen, ob man dann nicht vielleicht ein paar chinesische Premium-Schiffe reinbringt. Also es ist aktuell noch nicht die Rede von einem echten, kompletten chinesischen Forschungsbauen, zumal die chinesische Nation zu diesem Zeitpunkt auch keine beachtenswerte Flotte besaß. Also wir müssen da jetzt nicht mit rechnen, dass die plötzlich mit Schlachtschiffen, Flugzeugträgern und allem dann da um die Ecke kommen. Also von daher alle mal wieder ganz cool bleiben und ein oder zwei Gänge wieder runterschalten. Das war's schon. Gut, dann kommt jetzt Ollis neue Rubrik. Ja, du hast hoffentlich irgendwo eine Stoppuhr auf. Ich habe 60 Sekunden und werde einen maritimen Fail aus diesem schönen Buch Great Naval Blunders beschreiben. Und danach können wir noch kurz darüber sprechen, weil meine These ist, egal wie doof sich eure Mit- und oder Gegenspieler in World of Warships anstellen, das, was in der Realität passiert ist, in diversen Kriegsmarinen rund um die Welt, schlägt das alles noch um Längen. Menschen, die ihr Leben, ihr komplettes Berufsleben dieser Aufgabe gewidmet haben, haben Sachen gemacht, die gehen gar nicht mehr. Naja, ich fange mal mit einem ja, relativ mittelfristigen Ding an. Wir müssen uns ja auch noch steigern. Okay, hast du eine Uhr bereit? Und zwar 3, 2, 1, los. Also, 1914 begab es sich, dass es einen Admiral Christopher Craddock auf Seiten der Royal Navy gab. Dem fiel die unrühmliche Aufgabe zu, den guten Admiral Graf Spee zu jagen mit seinem Pazifikgeschwader, denn der führte dort einen Handelskrieg gegen die Alliierten und besaß auch eine Crack-Unit, also eine Eliteeinheit von deutschen kleinen Kreuzern. Und er hatte ein paar untermotorisierte Schiffe, um die halt zu stellen. Die einzigen, die schnell genug waren, um die deutschen Schiffe einzuholen, waren ihnen artilleristisch deutlich unterlegen. Und Winston Churchill hatte untersagt, die modernen Schlachtkreuzer für diese Aufgabe abzustellen, obwohl die eigentlich genau für diese Aufgabe überhaupt jemals gebaut wurden. Stattdessen wollte er die lieber in der Nordsee einsetzen, in die deutsche Hochseeflotte, das, was allerdings fatal ausging. Am Ende des Tages ist Craddock in See gestochen, ohne also auf Befehl, und wurde dann auch in der Schlacht von Coronel versenkt. Und erst danach entschied man sich auf britischer Seite, dass es mit den Schlachtkreuzern vielleicht doch eine gute Idee ist, Minute und hat ihn dann doch reingeschickt. Okay, das war jetzt die Kurzversion. Das ist echt hart, 60 Sekunden. Ich hätte das vorher mal testen sollen. Okay, im Endeffekt, Fazit ist, man hat dem Fachmann nicht geglaubt. Er wurde mit Mann und Maus versenkt. Es war die erste Niederlage seit Menschengedenken sozusagen der britischen Navy und war dann auch entsprechend entsetzlich für die Briten. Wie kommt man auf die Idee, so eine unterartilleristische und zu langsame Flotte loszuschicken? Was schätzt ihr? Jetzt lasst mich nicht im Stich, Leute. Ey, man, jeder wollte dem anderen gerade den Vortritt lassen wahrscheinlich. Okay, dann formuliere die Frage anders. Winston Churchill ist ja eigentlich ein wohlgeachteter Politiker, der Engländer war ja auch. Hat hohe Ämter innerhalb der Marine bekleidet. In der Rückblick wird er ja auch immer als eine der Schlüsselfiguren des Ersten und Zweiten Weltkriegs auf Seiten der Alliierten betrachtet. Aber wie kommt er auf die Idee, eine Flotte loszuschicken, die artilleristisch keine Chance hat und auch insgesamt viel zu langsam ist? Und obwohl der Kommandant sozusagen dieser Flottille sagt, das kann gar nicht gut gehen. Der Typ hat sogar, bevor er losgelegt ist, dem Winston Churchill einen Brief geschrieben, der im Falle seines Todes Churchill übergeben werden soll. Und zwar hat er gesagt, dass er nicht sang- und klanglos untergehen will. Und zwar, nach 40 Jahren auf See möchte ich nicht ein ungehörtes Opfer werden. Hat seine Orden in Port Stanley auf den Falklandinseln noch verbuddelt. Und der Brief wurde dann Winston Churchill dann auch nach seinem Ableben dann übergeben. Und Churchill hat dann gesagt, okay, vielleicht hat er doch gerecht gehabt, hat die beiden Schlachtkreuzer, die der angefordert hatte, dann entsandt und dann wurde die Flottille von dem Spee gestellt und auch dann in Windeseile versenkt. Also warum, nee, Spee war es, genau. Warum nicht gleich so, fragt man sich, oder? Also ich stehe da ganz ehrlich wirklich vorm Rätsel, wie kommt man auf so eine Idee? Ist es Größenwahn zu sagen, okay, selbst mit den Flotten, selbst mit den Dingern, die dazu gar nicht geeignet sind, schaffen wir das sogar? Ist es einfach nur Hochmut oder, tja, keine Ahnung. Vor allem die Schiffe, die dafür gedacht sind, hält man zurück, um sie gegen die deutsche Hochseeflotte einsetzen zu wollen, von denen alle gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Also das Resultat war, es gab die Schlacht am Skagerrak 1916, wenn ich mich nicht irre. Und da sind die britischen Schlachtkreuzer auf die deutschen Linienschiffe getroffen, auf die deutschen Dreadnought. Und drei Stück von denen hat es nach relativ kurzer Zeit zerrissen. Einfach, weil die waren zwar vergleichbare Kanonen, sie waren schneller, aber hatten eine Papierpanzerung im Vergleich. Ne? Und wie das Ganze nochmal, das haben sie dann nochmal wiederholt. Im Zweiten Weltkrieg haben sie die Hood, auch einen Schlachtkreuzer, gegen die Bismarck geschickt. Und es hat ganze 6 Minuten gedauert, bis die Hood versenkt war. Also die haben irgendwie nichts daraus gelernt, oder? Das muss doch irgendwie, ich weiß nicht, ist das Größenwahn oder zu sagen, wir sind sowieso unbesiegbar? Wie kommt man auf sowas? Ich habe keine Ahnung. Also das sind so grundsätzliche Entscheidungen, wo ich sage, Irrsinn. Ne? Vor allem, das ist ja nicht so, dass man sagt, ups, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und jetzt nehme ich ihn wieder zurück, sondern die haben ja dabei Tausende von Matrosen einfach mal in den sicheren Tod geschickt. Das ist unfassbar. Und also was soll ich sagen? Die maritime Geschichte ist voll davon. Also in den künftigen Klabottercasts werde ich noch mal ein paar eindeutigere Geschichten, also wo auch jeder, wo man noch mehr mit dem Kopf schüttelt. Also ich will ja eine kleine Steigerung, wollte nicht mit dem heftigsten anfangen und mich dann nach unten arbeiten. Aber da sind auch noch Sachen dabei, wo man sagt, so, das gibt's eigentlich gar nicht. Naja, so viel mal zur kleinen Navy-Geschichte oder von der Marine-Geschichte. Das Buch ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Great Naval Blunders ist geschrieben von einem Geoffrey Regan, einem Briten. Man wirft ihm ganz gerne vor, dass er auch ganz gerne mal Fakten beiseite lässt, aber er versucht natürlich auch ein bisschen das theatralisch zu beschreiben. Also er macht jetzt keine komplette Hintergrundbeleuchtung, was Churchill in dem Moment gedacht hat, als er diese Entscheidung getroffen hat und ob er nicht an dem Morgen Streit mit seiner Frau hatte und einfach schlecht gelaunt war und deswegen gesagt hat, nein. Ne? Also das hat er halt außen vor gelassen. Gut. Sind wir durch für heute? Ja, ich denke mal. Also wenn keiner mehr einen Punkt hat. Oder Chris, wolltest du noch irgendwas dazu sagen? Dazu nicht. Ich könnte höchstens am Abschluss noch was Aktuelles reinwerfen. Und zwar vom Entwicklertagebuch, was am 9.11. veröffentlicht wurde. Dort wurde nochmal geschrieben, dass die Kitakami doch bald herauskommen soll, allerdings nicht kaufbar oder erforschbar, sondern als Belohnung. Das wurde ja früher schon mal angesprochen, also vielleicht tatsächlich für die Top-Platzierten bei einer neuen gewerteten, gefechteten Saison möglicherweise. Clans sollen tatsächlich dieses Jahr nicht mehr ins Spiel reinkommen, wurde gesagt. Ja, ein großes Buh. Mehr Einstellungen sollen fürs User-Interface kommen, was auch immer damit im Detail gemeint ist, wurde noch nicht gesagt. Und eine neue Replay-Funktion, also auch eine offizielle, ist für Mitte nächsten Jahres angedacht. Bisher kann man es ja schon nutzen, aber man muss dafür eben ein bisschen was am Spiel manuell verändern. Und das ganze Replay-System ist natürlich noch nicht so hundertprozentig für den 0815-User ausgelegt aktuell. Aber das offizielle System kommt wohl auch nicht vor Mitte nächsten Jahres. Eieieiei. Finde ich ein bisschen lang hin alles. Also ich habe ja, du warst ja dabei bei den Chatham Dockyards und da habe ich auch mit den Leuten dann noch gesprochen und ich habe gesagt, es ist gerade extrem wichtig, halt den Top-Spielern und auch den Leuten, die halt ambitioniert spielen, also progressiv halt Ziele zu geben und das Clan-Feature irgendwann nächstes Jahr zu bringen und dann auch noch nicht genau wann und so, das finde ich schlimm. Ja, das ist böse, also sehe ich ganz genauso halt, also es sind so ein paar Sachen, die dürften gerne früher kommen. Das Spiel ist ja nicht schlecht, um Gottes Willen. Das ist ja schon ein tolles Spiel. Es macht viel Spaß, sonst würden wir uns damit nicht so lange auseinandersetzen. Sonst würden wir jetzt nicht diesen Podcast hier aufnehmen. Aber ich finde, es braucht mehr Perspektive aktuell. Und es ist Perspektive nicht im Sinne von neue Schiff und neue Map. Sondern ich möchte gerne eine Aufgabe gestellt bekommen. Und da fehlt es momentan so ein bisschen. Eine Aufgabe ist jenseits von, oh, ich möchte mal irgendwann die Hindenburg oder die Yamato haben. Ja, also nicht nur den puren Grind im Endeffekt halt. Also wie gesagt, mir fehlt halt noch so ein bisschen das Drumherum, wie gesagt, mit den Clans. Das dürfte gerne mitkommen, dass man sich auch in Anführungsstrichen so ein bisschen zu Hause fühlt. Und Chat-System dürfte gerne noch einen kleinen Schliff bekommen. Also das ist bei mir jedenfalls auch noch buggy ohne Ende. Aber gut, ich denke mal, das wird irgendwann oder hoffentlich bald in der Zukunft kommen. Und ja, aber ich denke mal, das ist doch dann auch ein gutes Schlusswort. Bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich dass der Olli wieder da gewesen ist, selbstverständlich. Gerne geschehen. Und natürlich ein ganz großes Dankeschön an Nerun, also an den Chris, dass du die Zeit genommen hast für heute Abend und vorbeigekommen bist. Hat mich sehr gefreut, war ein sehr angenehmes Gespräch. Ja, gerne doch. Ich hoffe, hat dir in unserer Zweierrunde gefallen. Oder gesagt, die Dreierrunde war es dann ja im Endeffekt. Ja, zugehört habe ich ja dann doch schon öfter und jetzt war ich auch mal da direkt mittendrin. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann wird es den 8. Klabautercast. Ich hoffe dann, also da werden wir dann nicht eine so lange Zeit, eine lange Pause machen. Dieses Mal hat es leider ein bisschen gedauert gehabt, aber dementsprechend hatten wir jetzt auch einen großen Patch, große Themen gehabt. Und ja, wünsche euch allen bis zur nächsten Zeit eine tolle Zeit. Viel Spaß im Spiel auf jeden Fall. Ganz viele gegnerische Zitadellentreffer, also auf die Gegner. Logischerweise also eigene Zitadellentreffer. Und ja, viele versenkte Schiffe. Bis dahin, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao. Tschüss. Ciao.